parents can understand, but I still have parents, and I still love the old world. Oh, I had a New York girlfriend, and she couldn't understand how I could still have parents and still love the old world. So I told her, I wanna keep my place in the old world, or keep my place in the arcane, cause I still have parents and I still love the old world. Alright, I say old world, I say old world, I say well, I see the 50s apartment house bleak in the morning sun, but I still love the 50s and I still love the old world. I wanna keep my place in the old world, I keep my place in the arcane, cause I still have parents and I still love the old world. Alright. Apartment house, it's bleak in the 1970s sun, but I still love the 50s and I still love the old world. I wanna keep my place in this old world, keep my place in the arcane knowledge, and still love the 50s and still love the old world. Alright, now we say bye-bye, old world. Gotta help the new world. Ja, da würde ich auch gerne mal was zu sagen. Insofern, dass dieser ganze Verkauf der öffentlichen Flächen, was wir ja, egal ob das sich ums Bahngelände handelt oder die Seefahrtsschule, wir haben hier in Altona noch ganz viele andere Projekte, wo zum Beispiel Ämter, Behörden vorher drin waren. Ich erinnere an das Jugend- und Gesundheitsamt in der Jessenstraße oder das am Hochrad das Grünamt, die alle verkauft worden sind, in der Regel gegen Höchstgebot an irgendwelche Investoren, wonach die Behörden, wenn sie sich dann teuer wieder eingemietet haben, wie jetzt zum Beispiel im Technischen Rathaus, was einem Frankfurter Spekulanten gehört, wo horrende Mieten bezahlt werden müssen, nachdem vorher, also die ja auch aus Steuergeldern bezahlt werden, wo vorher die Gebäude der Öffentlichkeit dem Staat gehört haben, dass wir das also total kritisieren. Und wenn es denn schon verkauft wird, dann natürlich so, wie Dorothee eben gesagt hat, also in einer Form an ja, das nennt man das genossenschaftliche oder wie auch immer geartete Nutzung von unten und nicht an irgendwelche großen Konzerne, die das eben allein unter Renditemöglichkeiten sehen. Und was der Stararchitekt da, Professor von Gerkan, dort veranstalten will, das ist nach allem, was man hört, eben für eine Elite-Privatuniversität für Architekturstudenten aus USA und China und sonst woher und hat mit dem öffentlichen Charakter, den es eigentlich haben sollte und wo man nach dem Ende der Seefahrtsschule es hätte erhalten müssen. Für die Altonaer Öffentlichkeit, für die Menschen, die hier wohnen, hat das überhaupt nichts zu tun. Und insofern, Schule ist ja nun nicht gleich Schule. Und wir sind an sich grundsätzlich ja der Meinung, dass die Bildung weitgehend in öffentliche Hand gehört und nicht, dass sie zu einem Wirtschaftsobjekt gemacht wird mit Renditeabsichten. Ich möchte einfach nur noch mal daran erinnern, die Stadt Hamburg oder vielmehr, es gab drei Ausbildungsstätten in Hamburg für Architekten zur Ausbildung. Das ist die TU Harburg, das war die Fachhochschule und die Hochschule für Bildende Künste, die Architekturausbildung hatten. Bewerbungen sind zurückgegangen, auch der Baubetrieb ist zurückgegangen. Man hat diese drei Hochschulen zusammengelegt, weil auch das einfach ein sehr großes Spektrum an Architekturausbildung in der Stadt gegeben hat. Es ist doch total absurd, dass jetzt zeitgleich eine private Hochschule, die dort eben wirklich wieder einen Architekturausbildungsgang anbietet, und das muss man ja ganz klar sagen, das kommen Studentinnen, Studenten dorthin, die einen fertigen Abschluss haben, die eigentlich schon das Handwerkszeug vielleicht noch, wenn sie in Deutschland ausgebildet worden sind, an der Tasche haben und dann eben entsprechend, und das wissen wir aus den USA, das kennt man, dann studied by sagen können. Entschuldigung, aber Herr Gerkan ist 75, wenn man studied by Herrn Gerkan gemacht hat. Also das ist eigentlich das, was hinterher mit fertigem Abschluss der Architekturausbildung an solchen Hochschulen passiert. Es ist ein Einkaufen eigentlich von einem Titel. Das kennen wir und das ist eigentlich das, was dort auch passiert. Das ist eben. Und das Fatale daran ist natürlich auch noch ähnlich, ist es bei der Medienhochschule passiert, dass die Lehrdeputate, dem Moment, wo ein öffentlicher Lehrauftrag rausgegeben wird, durchaus von öffentlicher Hand wieder bezahlt wird. Das heißt, es untergräbt natürlich eine staatliche Ausbildung so massiv, auch solche Projekte, die als Bildungsprojekte zu benennen. Das, ich meine, jede Waldorfschule hat auch das Prinzip, wenn sie einen bestimmten Bildungsauftrag erfüllt, bekommen sie auch ein Kontingent für die Lehrdeputate. Das ist eben an der Medienhochschule auch die Professoren, Wim Wenders und sonst was, die werden natürlich von öffentlicher Hand bezahlt, während Burda dann eben im Zuge verdient. Das ist ja dieses Problem auch bei der Privatisierung. Nur jetzt, dass wir uns die komplette Privatisierung ranholen, während gerade drei Hochschulen zusammengelegt worden sind, ist es ziemlich absurd und finde ich ziemlich offensichtlich, worum es geht, dass es nämlich darum geht, wirklich einen betriebswirtschaftlichen Gewinn zu produzieren. Und so wie der Bahnhof in Berlin eben tatsächlich eigentlich die Idee des Kreuzes gehabt hat, aber ich meine, jeder, der da ist, wird fuchsteufelswild, wenn man drei Stockwerke einfach nur in den Shopping Malls zirkulieren muss und ja auch nicht das direkte Kreuz nutzen kann. Es wird einfach eine Refinanzierung von Architektur und auch von Renommee-Architektur gemacht, darüber, dass Konsumzeilen eingebaut werden. Und dieses Refinanzieren bei der Seefahrtsschule nun wiederum passiert, dass dahinter Eigentumswohnungen gebaut werden, dass eben die Schiffssimulationshalle abgebaut wird, ein alter Vertrag dort irgendwie hervor oder eben nicht oder Illegalität, aber damit aber alter Bestand gewesen. Plötzlich sich die, also wir sind ausgeschlossen worden bei den weiteren Verhandlungen. Es war mit unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie hoch jetzt was genau verkauft worden ist. Aber die Refinanzierung tatsächlich wieder dieser Renommee-Architektur findet immer wieder statt, dadurch, dass an anderer Stelle etwas ganz massiv verkauft wird. Es gibt einen Deckmantel, der ist die schöne Kultur, und es gibt dahinter eine Refinanzierung auch wirklich von einer, also wirklich von dieser Marksteinarchitektur, die dann eben in diesem Fall der Seefahrtsschule sind es jetzt die Eigentumswohnungen, die kostspieligen, die dahinter gebaut werden zur Refinanzierung im Beispiel eben des Berliner Bahnhofs kann man ganz klar sagen, da wird man durch drei Etagen wirklich von Shopping Malls geleitet, um überhaupt eben den Anschluss zu bekommen. Diese Dinge sind ganz übliche Finanzierung, Refinanzierung inzwischen, die eben auch unsere Architektur damit prägen und damit auch die Stadtlandschaft. Ja, genau, da wollte ich noch mal ganz kurz was dazu sagen und dann kannst du das gleich ergänzen. Genau, also weil es jetzt zweimal mehrmals fallen gelassen wurde, der Name Gerkan, also Star-Architekt. Du hast gerade das Beispiel genannt, also wenn man nicht genau weiß, was der Herr so baut, der Berliner Bahnhof ist ein Beispiel, mit dem man vielleicht mal Bekanntschaft gemacht hat. Du wolltest ja gerade nochmal anschließen, Robert. Ja, und zwar zu der Frage der öffentlichen Grünfläche, die neben der Seefahrtsschule gelegen ist und die jetzt auch verkauft worden ist. Und zwar so schön und wichtig, ich das finde, dass so ein Bauhausdenkmal, wie dieses Gebäude ist, erhalten bleibt, wiegt es doch nur in geringem Maße das auf, was eben dafür geopfert ist. Das hat Dorothee eben schon gesagt. Ich wollte es nochmal präzisieren, dass das daneben gelegene Grundstück, westlich daneben gelegene Grundstück, das eigentlich zum Heinepark gehört, ist ausgewiesen als Landschaftsschutzgebiet mit öffentlicher Grünfläche. Und das ist zur Kompensation an den Partner von Gerkan verkauft worden, damit der dort ausschließlich Luxuseigentumswohnungen nicht unter 1 Million Euro pro Wohnung bauen kann. Und das ist auch so ein Skandal. Ich meine, schön, dass das Gebäude erhalten bleibt, aber dafür geht eben ein größerer Teil öffentlicher Grünfläche einfach so über den Tresen und damit sich dort Millionäre, also die Wohnungen werden zwischen 1 und 3 Millionen Euro kosten, das handelt sich um 40 Wohnungen, die werden da einfach reingeknallt. Und dieses Opfer dafür, dass dann jetzt alle Parteien sich rühmen, ja, wir haben die Seefahrtsschule erhalten, so toll ist das ja als Gebäude, nicht als öffentliche Einrichtung, sondern nur als Gebäude und dafür aber eben so eine Grünfläche dran geben. Das ist irgendwie ziemlich skandalös, aber das hatte jetzt ja Dorothee eben auch schon ausgeführt. Ich wollte es nur noch mal sagen, dass es sich eben hier um eine öffentliche Grünfläche handelt, die bereits in 20er Jahren, als Altona noch selbstständig war, unter dem damaligen legendären Altona-Bausenator Oelsner so ausgewiesen wurde und in 50er Jahren das nochmal bestätigt wurde, als man neu die Baustufenpläne schuf, die das die planerische Ausweisung festlegten. Und das ist jetzt einfach in einem Wüstendeal zwischen der Finanzbehörde und dem Bezirksamt Altona, der in meinen Augen noch dazu völlig illegal ist, weil es ohne einen neuen Bebauungsverfahren entstanden ist, ist das ausgehandelt worden. Die rechtliche Begründung war, dass dieses Simulationsgebäude, das sei ja schon illegal in die Grünfläche reingebaut worden und dahinter wäre noch ein Parkplatz illegal angelegt worden. Und deswegen käme es jetzt auch nicht mehr drauf an, ob man da das jetzt nun auch mit diesen Wohnungen. Also ich halte das für eine wahnsinnige, rechtlich illegale Konstruktion, die dadurch geführt worden ist. Nur das Problem ist, Klagen dagegen können immer nur Anwohner und das ist so, dass die Häuser an der Klopstockstraße daneben, die gehören der Saga und die Saga wird kaum bereit sein, eine Klage dagegen zu führen. Und außerdem sind diese Klagen, wenn man sie anstrengt, wahnsinnig teuer und sie haben keine rechtsaufschiebende Wirkung und ziehen sich über Jahre hin und bis dahin steht das dann sowieso alles schon. Und wenn man dann auch noch verliert, dann hat man Zehntausende von Euro, muss man bezahlen für den ganzen Kram und bewirkt hat es gar nichts. Also deswegen ist das mit den Klagen in seltensten Fällen, wenn nicht ein extremer politischer Druck, wie bei der Moorburg-Trasse im Grünzug, wo der Druck so extrem groß war, haben diese Klagen in der Regel wenig Sinn, sind nur teuer. Was mich noch interessieren würde, also wir hatten ja vorher darüber gesprochen, dass unten das Hafen, wie heißt es nochmal? Sicherfläche. Nein, ich meine diese temporäre Hafenbahnhof drin war. Ja, genau. Und diese Fläche wird ja jetzt dann in Zukunft auch genutzt. Also da ist, glaube ich, irgendwie so die vornehme Kantine der Architektstudenten mein drin. Mein letzter Stand ist, dass eben auch, ich meine, bei der Gerkans Gebäude da, die Le Canard Betreiber in dem Fall ja schon auch eher ein Hochpreissegment dort die Gastronomie übernimmt, wobei das muss ich auch nochmal sagen, die Forderungen, die damals auch von Anna Elbe im Raum standen, sind eigentlich weitestgehend übernommen worden. Auch der Faktor, dass man dort eben nicht so eine Hochpreisgastronomie hat, Das heißt, der Betreiber vom Lekanar hat sich überlegt, dort eine Pizzeria zu machen. Das ist dann die Niedrigpreissegments, die dann im Stile des Kanars dann wahrscheinlich passieren wird. Du weißt dann sicher, dass die Pizza nicht 20 Euro kostet? Nee, das weiß ich nicht. Das ist ja immer relativ. Also wenn man von 200 Euro Menü abweicht, dann können auch 100 Euro Menü, also kann günstig sein. Das kann ich jetzt nicht sagen. Nee, und da gibt es ja noch die Pläne, glaube ich, von Kultwerk West. Ich meine, die machen ja auch so Candle-Dinner-Abende mit geladenen Gästen, 10 Personen und jederzeit 20 Euro und kann dann mit Frau Bonacker sprechen. So was gab es doch neulich. Das ist natürlich das Problem und deshalb sagte ich das anfangs auch, der Missbrauch von Kultur und Kunst ist natürlich irgendwie wirklich schwierig, weil die Funktionalisierung immer wieder gerne dort benutzt wird. Es scheint immer so ein wertfreier oder auch so gut zu sein, immer wieder, wenn Initiativen, auch Initiative Anna Elbe hat sich gegründet zu der Zeit, als auch wirklich für die vielen Künstlerinnen und Künstler des späteren Verpans noch keine Räume zur Verfügung standen. Das heißt, die Bewegungen, die tatsächlich da sind, eben auch von der Basis her ignoriert werden und später dann gefüllt werden eigentlich mit anerkannten oder mit Renommee-Betrieben, dann ist das natürlich immer eine Schwierigkeit. Ja, klar. Nee, es sollte ja auch kein Vorwurf von euch sein. Ich finde, es hat nur da tritt so eine Logik ein, wo ich manchmal das Gefühl habe, ja, da müsste man wirklich die Gesellschaft ich würde einfach nochmal gerne auch sagen, eben dieser Antritt, tatsächlich auch die Seefahrtschule als Ort für Künstlerateliers zu behaupten, hatte natürlich eine gewisse Frechheit. Aber nicht zuletzt aus so einer Bewegung heraus, dass ich eben wirklich genau, was vorher auch im Gespräch war, von dem Herrn de Waal das Grundstück auch dort mit betroffen gewesen war, in dem Kontorhaus. Danach gab es eben wirklich Ateliernutzung, Zwischennutzung eben in der Erschließungsachse nach Barenfeld. Immer wieder werden so Vertröstungen passieren. Und letztendlich ist aber die Ausgabe von der Stadt, dass man eben Kultur fördern will, da, aber bitte doch dann reglementiert. Und die lebendige Kulturlandschaft, die eigentlich ja in Hamburg auch durchaus da ist, wird irgendwie gerne dann formiert und eben dann an Händen von der Kreativwirtschaft überreicht. Und das ist natürlich immer noch mal was anderes, als wenn man wirklich die Größe hat, tatsächlich auch ein lebendiges Kulturgeschehen passieren zu lassen. Ja, ich meine, es gibt lebende Künstler, insofern gibt es eine lebendige Kultur in Hamburg. Da, natürlich. Da können wir uns drauf einigen. Natürlich, wolltest du noch was sagen? Ja, nur eine kleine Anmerkung. Das Lekanar, das Gebäude, das gehört dem Gerkan übrigens auch. Und daneben die Villa, da wohnt er selber drin. Und darunter baut er jetzt in den Elbhang rein noch so einen Turm, was sein privates Architekturmuseum werden soll. Also er hat da eine ziemliche Ausbreitung in diesem Bereich an der Elbe. Das ist natürlich nicht öffentlich alles, sondern das ist alles von Gerkan. Und nicht unbedingt so, wie wir uns das vorstellen, dass es eine öffentliche Nutzung und schönen Aussicht zugeführt werden soll. Nicht? Aber das ist ja mit den anderen Flächen dort eben auch nicht anders gegangen. Die ganze Perlenkette war ja früher öffentlich. Alles, wo jetzt die sogenannte Perlenkette, diese ganzen zum Teil leerstehenden Glaspaläste gebaut sind, das war ja alles öffentlich. Es hat Strom und Hafenbau gehört, heute Port Authority, und die haben es alles verkauft. Und insofern wird ja auch die Nutzungsmöglichkeit der Öffentlichkeit immer weiter eingeschränkt dort. Ne? Okay, wolltest du noch was sagen? Nein. Vielleicht hat man ja hin und wieder mal was mit den Herrschaften dort zu tun, auf dem Spaziergang, auf dem Sichtachsenwanderweg, wie man heute vielleicht sagen muss, an der Elbe. Wir machen jetzt erstmal Pause mit Musik und gehen anschließend nochmal runter an die Elbe, zur Sichelfläche, die wir eben schon erwähnten. Yeah. Ja, das waren The Chinese Stars mit dem Song Electrodes in Captivity. Ihr hört 93,0 FSK und zwar die Sendung Altona Abroad. Altona Abroad ist vom Konzept her so, dass wir uns in Altona in einer Form eines akustischen Spaziergangs durch die Straßen bewegen und an bestimmten Gebäuden Halt machen und Experten zu diesen Gebäuden befragen. Daraus werden dann Komplexe, wie eben gerade am Beispiel der Seefahrtsschule ziemlich gut deutlich wurde. Wir bewegen uns jetzt weiter Richtung Hafen bzw. Elbe zur Sichelfläche. Darüber hinaus wird es dann noch um die Viktoria-Kaserne gehen und auch Kebab und Ikea sind heute noch Thema in der Sendung. Wenn es Neuigkeiten gibt von der Demonstration Mietenwahnsinn stoppen, werden wir das zwischendurch einschalten. Und nun geht es weiter. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Johannes. Hallo Johannes, ich bin Werder. Ja, und zusammen stehen wir hier jetzt gerade vor der Seefahrtsschule und sind auf dem Weg in Richtung, wie heißt der Park noch? Donnerspark. Richtung Donnerspark, also Richtung Blankenese, ganz grob gesagt. Ja, wir schreiten jetzt so ein bisschen auf und ab. Vor uns sehen wir jetzt noch, wenn wir vor der Seefahrtsschule stehen und auf die Elbe gucken, ein Gebiet, was im Moment sehr unspektakulär ist. Das ist die sogenannte Areal West. Das wird später bebaut. Da wollen wir uns aber heute besser nicht drum kümmern. Nee, lass uns mal jetzt weitergehen, weil wir haben noch eine ganze Menge zu erzählen. Und zwar wollen wir euch was erzählen zur Sichelfläche. Ja, wenn wir hier jetzt gerade durch den Donnerstag oder in Richtung Donnerstag auf den Wanderweg gehen, kommen wir an den sogenannten Twin Towers vorbei. Columbia Twin Towers. Die Columbia Twin Towers, das sind zwei Türme, identische Türme, mit jeweils 4000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche. Das ist ganz wichtig vielleicht, dass man, wer die schon mal gesehen hat, hat dann ungefähr eine Vorstellung, wie viel das ist, 4000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche, ein so ein Turm. Die wurden gebaut im Jahr 2009 und einer ist von Columbia Shipping. Wie heißen die genau? Die heißen, oh, das war es jetzt gar nicht, Columbia Shipping GmbH. Ja, das ist also eine Reederei. Der andere Turm steht seitdem komplett leer. Da kann man also jetzt noch wunderbar durchgucken auf die Elbe. Was für uns ja auch ein Glück ist, denn bei den Columbia Twin-Leuten steht auf der Webseite, es gibt wohl kaum etwas Schöneres, als aufs Wasser zu blicken und die funkelnden Lichtreflexe zu betrachten, während die Schiffe in den Hamburger Hafen ein- und auslaufen. Ich sage dazu, Sicht erkannt, Sicht gewarnt, weil wir Bürger, Spaziergänger an der Elbe, haben keine Sicht mehr. Ein bisschen noch, jetzt durch die Fenster von den Leerstellen, können wir ein bisschen was sehen. Wo wir jetzt gerade schon ein Stück weitergekommen sind, gucken wir auf den alten, ehrwürdigen Quellspeicher D. Nicht zu verwechseln mit A, A ist die Elbphilharmonie. D ist ein Speicher, der wurde im Jahre 1920, wenn ich mich nicht daran gebaut. 1924. Der steht unter Denkmalschutz und ist vergangenes Jahr, wenn ich mich recht irre, saniert worden. 2008 schon. Okay. Ein bisschen aufgehübscht worden. Ja, jetzt sind wir schon nahe des Donnerparks. Jetzt gehen wir noch ein bisschen den Weg hoch, damit wir den Blick auf die Elbe frei haben. Und vor diesem Kreisspeicher D ist die besagte Sicherfläche, die wir uns heute besonders bemühen. Ja, wenn man da drauf guckt, sieht man, es ist ein sehr schmales Grundstück. Das heißt Sicherfläche, weil es sich so ein bisschen auseinander geht. Aber es ist ein sehr schmales Grundstück von hier oben gesehen. Ja, es wird dann nur echt ein Kunstwerk, das zu bebauen. Ja. Und jetzt wird es, glaube ich, für die Zuhörer sehr schwierig, denn es geht sehr viel um Zahlen. Erstmal ist die Sichelfläche verkauft worden an August Prien, und zwar gemeinsam mit dem Kreisspeicher D. Das war, glaube ich, im Jahre 2008. Kreisspeicher D wurde ja auch schon renoviert, wie wir gesagt haben. Aber die Sichelfläche, die sollte jetzt bebaut werden. Es gab einen Wettbewerb, einen Architekturwettbewerb, der sollte jetzt den Bürgern vorgestellt werden. Dazu gab es eine öffentliche Anhörung am 21.04.2010. Ja, das war im Altonaer Rathaus gewesen und war eine sehr gut besuchte Veranstaltung, Gott sei Dank. Trotz gutem Wetter und noch irgendein Fußballspiel an sich hin, waren sehr viele Menschen da. Das Ergebnis weiß ich nicht mehr. Das Ergebnis? Das Fußballergebnis. Also der Bebauungsplan sah vor, sieht vor, dass 12.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche auf diesem kleinen Grundstück gebaut werden dürfen und die maximale Höhe eines Gebäudes 28,5 Meter ist. Sandarf, genau, die maximale Höhe. Hamburg hatte zu diesem Zeitpunkt schon 16.653 Quadratmeter Bruttogeschossfläche für dieses Grundstück an August Prien verkauft. Und hätte, wären die Bürger jetzt in dieser Versammlung nicht so wahnsinnig empört gewesen, einen Turm zugelassen mit 60 Meter Höhe. Ja, dieser Turm würde, also die Elbchaussee noch, also die Elbchaussee ist höher gelegen, würde diese noch um einige Stockwerke überragen. Das ist schon gewaltig massiv. Ja, das ganze Ding sollte auch Laterne heißen. Ja. Jetzt haben sich die Bürger ganz wahnsinnig aufgeregt und wollten das wirklich, wirklich, wirklich nicht haben. Woraufhin versprochen wurde, okay Jungs, wir machen nochmal einen neuen Plan, wir versuchen es kürzer zu machen und machen anschließend eine neue Anhörung und stellen euch das Ganze noch einmal vor. Was noch zu sagen ist, ist, dass die Empörung der Bürger in dieser Weise ernst genommen wurde, ihnen aber gleich gesagt wurde, wenn sie nicht dem, wie viel sind das, 4.653 Quadratmetern mehr zustimmen würden, wobei die Bürger gar kein Mitspracherecht haben, aber angenommen, man würde wieder zurückdrehen auf das, was erlaubt ist, hätten die Bürger mit ihren Steuergeldern den Regressanspruch von August Prien bezahlen müssen. Habe ich das gut ausgedrückt oder kannst du das besser sagen? Naja, auf jeden Fall hat das jetzt in der Vorstellung dieser Bebauungswettbewerbes nicht unbedingt für mehr Ruhe gesorgt. Also die Leute waren noch ein bisschen mehr empört, dass jetzt auch noch gedroht wurde. Sie müssten denn das, was die Politiker verkauft haben, gar nicht verkaufen durften, auch noch regressanspruchsmäßig ausgleichen. Wir sind jetzt vor, wann war das, im August diesen Jahres, waren wir unten vor der Sichelfläche und stellten fest, Mensch, hier wird ja schon gebaut. Genau, da waren schon einige erhebliche Erdarbeiten zu sehen, ne, so Dampframme und Stundwände einlassen und Bauhütten aufbauen. Da waren wir ein bisschen überrascht, weil wir eigentlich noch auf den versprochenen neuen Vorstellungen des nächsten Ergebnisses warteten. Genau, daraufhin haben wir uns ein bisschen schlau gemacht und im Internet geblättert, wie man das so tut, und sind auf eine kleine schriftliche Anfrage aus dem Jahre 2010 gestoßen. Diese kleine Anfrage wurde von der Abgeordneten Anne Kritschok, SPD, gestellt. Und zwar in dem Fall an den Senat. Hier wurde zum einen gefragt, ob der Bebauungsplan inzwischen geändert wurde. Die Antwort heißt: Der Planungsausschuss der Bezirksversammlung Altona hat in seiner Sitzung am 2. Juni 2010 beschlossen, den Bebauungsplan Ottensen 2, Rotmarschen 31, Altona Altstadt 48 nicht zu ändern. Wir schließen daraus, dass der immer noch die 12.000 Quadratmeter und die Höhe von 28,5 Meter gelten aktuell. Des Weiteren ist hier was zu entnehmen, dass zu diesem Zeitpunkt vier Gebäude, vier Baukörper mit ca. 16.653 Quadratmetern Bruttogeschossfläche mit Wohnung und Büro gebaut werden sollen. Zum Vergleich nochmal. Erlaubt ist, dreimal die Größe, des Volumen eines Twin Towers. Verkauft hat die Stadt mehr als vier. Des Weiteren wird in dieser kleinen Anfrage gefragt, ob der Käufer des Grundstücks beim Kauf die Zusage bekommen habe, mehr als die im B-Plan ausgewiesene Geschosshöhe genehmigt zu bekommen. Die Antwort lautet nein. Der heutige Stand der ganzen Sache, laut einer kleinen Anfrage der SPD an die Bezirksversammlung, SPD und GAL, am 4.10. diesen Jahres, also 2011, ergab dann, dass auf die Bruttogeschossfläche nochmal draufgehauen wurde, 230 Quadratmeter mehr. Es werden zwei Gebäude 28 Meter Höhe und ein Gebäude mit 34,70 Metern Höhe über normal Null, also 6,20 Meter höher als erlaubt, gebaut werden. Ja, nochmal, um das Zahlenwirrwarr zu auseinanderzuhopfen, also es sind 12.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche erlaubt. Im ersten Schritt wurden 16.653 Meter Bruttogeschossfläche quasi an den Bauunternehmer verkauft. Daraufhin gab es dieses Rumoren, die Laterne sollte kürzer und kleiner werden. Und in der aktuellen Anfrage sind es jetzt sage und schreibe 16.882 Quadratmeter trotz halb so hohem Hochhaus. Ja, halb so hoch sind. Ja, fast halb so hoch. Ja. Da wundert sich der Laie. Ja, wundert sich nicht nur der Laie. Es ist völlig unverständlich, wie das angehen kann. Müssen wir noch ein bisschen erklären, wie das jetzt hier aussieht vor Ort? Also ganz zur Linken sehen wir noch so ein bisschen aus dem Augenwinkel die Columbia Twin Towers. Vor uns direkt ist im Moment noch der Keilspeicher D. Davor die Sichelfläche, über die wir jetzt geredet haben. Auf die Elbe kann man auch noch ein bisschen gucken. Ein bisschen sieht man noch von der Elbe. Davor soll jetzt also diese drei Gebäude gebaut werden. Und zur ganz rechten eben ein Hochhaus von 34,7 Metern Höhe. Der Blick auf den Keilspeicher D wird nahezu verschwinden, nehme ich mal an. Also geplante Sichtachsen werden eigentlich nur noch Makulatur sein. Damit ist unser Prinzip der Sicht, jetzt hätte ich schon beinahe gesagt, Sichtachsenwanderweg, der Elbwanderweg eigentlich ein Glasbaustein des Staunwanderweg geworden. Ja, so kann man das sagen. Vielleicht kann man das ja so sagen. Ich glaube, jetzt haben wir eigentlich alles erzählt, was wir hierüber erzählen können. Ich glaube, das war ein sehr großes Zahlengewirr für die armen Menschen, die das jetzt anhören müssen. Als Fazit würde ich sagen, es ist eigentlich eine Frechheit, wie mit uns umgegangen wird. Wir werden eingeladen, kriegen wir was versprochen. Eine neue Einladung, die nicht stattfindet. Es wird klammheimlich gebaut. Uns wird gesagt, wir hätten zu zahlen, wenn August Prien Regress anmeldet, müssten es die Steuerzahler zahlen. Ich als Steuerzahler habe nichts verkauft, was ich nicht habe. Das haben Menschen getan aus unserer Politik. Und für mich ist das alles furchtbar unverständlich. Meiner Meinung nach ist das ein Verbrechen. Das ist ein Vertragsbruch. Und ganz unabhängig von der Partei, zwischendurch wurde er auch mal gewählt. Früher war es mal GRL-CDU, heute ist es SPD-GRL. Ganz egal, das Thema bleibt immer dasselbe, es wird immer die Murmel herumgeschoben, wer jetzt gerade den schwarzen Peter hat. Aber am Ende bleibt er dann doch bei uns. Das ist wahr. Obwohl ich möchte noch mal allen sagen, dass Herr Klassen und Frau Bürlich gemeinsam diese kleine Anfrage an das Bezirksamt gestellt haben, ist dem zu verdanken, dass Bürger zuvor in der öffentlichen Fragestunde ähnliche Fragen stellten. Ich würde gerne alle darauf aufmerksam machen, nutzt die öffentliche Fragestunde, damit die Themen bleiben. Auch wenn wir wissen, dass wir nicht da irgendwie tolle Antworten erwarten können, die Leute immer wieder darauf hinweisen, immer wieder, ey, wir sehen euch, wir sehen das. Ich glaube, das ist wichtig. Okay, soweit der vorbereitete Beitrag von Dörte Schmidt-Reichardt und Janis Kohl von Pocobi. Und nun schalten wir zur Demo, zu einer Live-Berichterstattung von dem FSK-Korrespondenten, der gerade bei der Demo ist. Hallo, kannst du mich hören? Ja, hallo, ich kann euch gut hören. Schönen guten Tag. Hallo, wie sieht's aus? Wie ist der Stand gerade? Wo bewegt sich die Demo und wie hat sich das Umfeld verhalten bisher? Genau, ich kann ja mal kurz einen Bericht machen. Die Demo, die heute hier in Hamburg stattfindet, ist ja jetzt schon seit einiger Zeit unterwegs. Wurde sich heute um 13 Uhr am Millerntorplatz bei der U-Bahn-Station St. Pauli versammelt, um unter anderem gegen den Mietenwahnsinn hier in Hamburg zu demonstrieren. So ist quasi auch das Fronttransparent von der mittlerweile wirklich recht großen Demo, wo drauf steht, Mietenwahnsinn stoppen, Wohnraum vergesellschaften. Das Ganze ist ja eine quasi Fortführung von einer großen Demonstration, die auch schon letztes Jahr stattgefunden hat, von dem Bündnis Recht auf Stadt, oder was heißt Bündnis, ist ja eher ein lockerer Zusammenhang, ein Netzwerk, also kein Bündnis in dem Sinne, wo sich 80 verschiedene Initiativen, Gruppen, aber auch Parteien und Gewerkschaftsteile zusammengeschlossen haben, um unter anderem eben gegen dann die Verteuerung von Wohnraum und von Eigentum, was entsteht, zu demonstrieren. Es ist wirklich ein sehr buntes Bild, was sich hier präsentiert hat. Die Demo ist letztendlich dann auch erst gegen 2:30 circa losgestartet, also ist jetzt eine gute Stunde unterwegs und die Demonstration bewegt sich jetzt gerade in der Bernstoffstraße an der Ecke Tadenstraße. Da biegt sie jetzt gleich ein in die Tadenstraße und wird dann Richtung Altona gehen. Aufgrund eben dieser 85 verschiedenen Initiativen kann man sich natürlich auch gut vorstellen, dass da auch sehr viele verschiedene Inhalte reingegeben werden. Es ist schon sehr, sehr bunt. Es ist die DKP da, es ist die Verdi-Jugend ganz vorne mit Flaggen an der Spitze der Demo. Es gibt einen autonomen Block, wo unter anderem auch dann Somia, der Bauwagenplatz, einen Wagen hat, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen. Somia, der Bauwagenplatz in Wilhelmsburg, der ja eine Räumungsverfügung zum 3. November bekommen hat. Es gibt Gruppen, die nochmal für das Recht auf Straße demonstrieren. Recht auf Straße, da gab es eine Kundgebung dieses Jahr auf dem Hansaplatz in St. Georg, wo eben die Sexarbeiterinnen mit Repressionen seitens der Polizei, seitens der Behörden zu kämpfen haben und dort verdrängt werden. Also sehr unterschiedliche Themen, die hier aufgemacht werden. Was ich leider noch nicht gesehen habe, und das hätte man aufgrund der aktuellen Situation vielleicht auch mit reinnehmen können, ist der Hinweis auf die Romas und Sintis, die ja gerade hier in Hamburg auch von Abschiebungen bedroht sind. Da habe ich inhaltlich leider noch nichts zugefunden. Ja, es sind circa, man kann sagen, fast wahrscheinlich 5.000 Menschen. Die Polizei spricht von ungefähr von 3.500 Menschen, aber es kommen wirklich stetig immer noch irgendwie Leute dazu auf den Seitenstraßen und das Ganze wird sich wohl noch ein bisschen hinziehen. Es ist eigentlich relativ friedlich. Die Polizei hat sich bisher, auch wenn sie natürlich wieder stark vertreten ist, eher zurückgehalten. Es gab heute Morgen dann auch eine Gerichtsentscheidung, weil die Demonstrationsroute durch die Bernhard-Loch-Straße gehen sollte, was sie jetzt auch heute tat. Die Polizei wollte es eigentlich nicht so gerne, weil es da im März ja bei der Demonstration für die Rote Flora dort ein Bundeswehrfahrzeug beim Bernhard-Loch-Institut gebrannt hat. Letztendlich hat das Gericht entschieden, dass es da trotzdem durchgehen darf. Und der Astra-Turm, der eben im März auch zu leiden hatte, wurde dann noch von starken Polizeikräften geschützt. Jetzt hörte ich gerade eben, dass es wohl, und die Demo stoppt jetzt auch gerade wieder, im Bereich des dann eher autonomen Blocks, da wo Auseinandersetzungen mit der Polizei gab. Es wurde wohl in der Clemens-Schulz-Straße die SPD-Zentrale, oder ein SPD-Büro, was sich dort befindet, wohl etwas verschönert. Und das hat wohl jetzt gerade ein bisschen für Probleme gesorgt. Genaueres kann ich aber dazu nicht sagen. Vielleicht das so als erstmal grobe Zusammenfassung der heute stattfindenden Demonstration. Ja, vielen Dank für deinen Bericht und ich denke, wir sind auf Leitung und werden weiter berichten, wenn sich was Aktuelles, was Besonderes tut und vielleicht nochmal in einer Stunde oder eineinhalb Stunden hören wir dann mehr von der Demo Mietenwahnsinn stoppen. Vielen Dank nochmal. Ich danke auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war ein Stück von Rocket Number 9. Ihr hört die Sendung Altona Abroad und jetzt folgt ein Beitrag von Judith Hamann über die Geschichte der Victoria-Kaserne. Wenn man über die Geschichte der Victoria-Kaserne berichten will, muss man über die Geschichte Altonas berichten. An der Bodenstedtstraße, Ecke Zeiseweg, steht noch der letzte, nach 1880 gebaute Rest der ehemaligen Victoria-Kaserne. Ein Gutachten zum Denkmalwert wurde 2010 erstellt. Dieser massive Bau mit den markanten Zinnentürmen ist eine der letzten Zeugnisse militaristischer, wilhelminischer Backsteinbauten in Norddeutschland. Zwei Kanonen standen links und rechts vom Eingangsportal und auf jeder Seite ein Schilderhäuschen. Sie war eingebunden in einen riesigen Komplex mit Exerzierplatz, Kasernenblöcken, Pferdestall, Fahrzeugschuppen, Reithalle, Arrestanstalt, Unterbringung der Offiziere und Polizei und Wirtschaftsräumen. Altona war seit 1867 preußische Provinzstadt. Nach dem Preußisch-Österreichischen Krieg wurde Schleswig-Holstein als Ganzes 1867 zur preußischen Provinz Schleswig-Holstein und als solche 1871 Teil des Deutschen Reiches. Altona gehörte in der Zeit von 1919 bis 1937 zur preußischen Provinz Schleswig-Holsteins. Die Kaserne wurde von 1878 bis 1883 erbaut. Der Architekt ist unbekannt. Und das 31. Königlich Preußische Infanterieregiment, Graf Bose, war dort stationiert. Während der Weimarer Republik nutzte die Altonaer Polizei das Gebäude als Polizeipräsidium, einschließlich Kripo und politische Polizei sowie Gewerbepolizei, Polizeiärzte, Überfallkommando, Polizeigefängnis, Altonaer Pflegeamt und den kasernierten Polizeieinheiten der Schutzpolizei. Der ganze Kasernenkomplex wird durch die Straßen Zeisestraße, Bodenstedtstraße, Haubachstraße und der ehemaligen Viktoriastraße, heute Eckerstedtstraße, nach Otto Eckerstedt, Polizeipräsident von 1929 bis 1932, von Altona und Wandsbek eingerahmt. Da er am Altonaer Blutsonntag am 17. Juli 1932 auf Wahlkampfreisen war, wurde das zum Anlass genommen, ihn abzusetzen. Für landesweites Aufsehen sorgte der Altonaer Blutsonntag am 17. Juli 1932. Die SA, deren Verbot am 22. Juni 1932 von Reichskanzler von Papen aufgehoben worden war, hatte die Erlaubnis erhalten, durch das Rote Altona zu marschieren, was zu heftigen Ausschreitungen führte, bei denen 18 Menschen starben. Eckerstedt hat noch einige markanten Reden gegen den Nationalsozialismus gehalten und musste untertauchen. Nach dem Verbot der SPD wurde er verhaftet und kam in der Kaserne in Schutzhaft. Von dort aus dann ins KZ Esternwege, wurde er 1933 von der SS ermordet. Nach der ersten Säuberungswelle 1932 wurden führende Polizeibeamte ausgetauscht. Eckerstedt wurde abgelöst von Dr. Diefenbach, einem nationalkonservativen Beamten, bis dann Paul Hinkler, ein berüchtigter SA-Brigadeführer, Polizeipräsident wurde. 1933 stieg er kommissarisch zum reichsweiten Chef der Gestapo auf. Im November 1932 war der Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise. Die Nationalsozialisten lagen bei den Wahlen auf dem zweiten Platz hinter KPD in Altona Altstadt und Ottensen hinter der SPD. Geprägt war Altona durch Industrie und eine überwiegend aus der Arbeiterschaft stammende Bevölkerung. Auch viele Personen, die in Hamburg arbeiteten, lebten aufgrund der niedrigen Lebenshaltungskosten in Altona. Aus dieser überwiegend ärmeren Zusammensetzung der Bewohner ergaben sich einige soziale Herausforderungen. Max Brauer, der das Amt des Oberbürgermeisters 1924 übernommen hatte, setzte vor allem in der sozialen Wohnungsbaupolitik mit Bausenator Gustav Oelsner Akzente. Die Nationalsozialisten konnten hier zunächst schwer Fuß fassen. Oelsner erstellte den Generalsiedlungsplan für Altona. Damit konnte eine Parzellierung der Grundstücke am Elbhang verhindert werden. In der Folge wurden mehrere Grundstücke von der Stadt erworben oder gepachtet. Diese waren bis heute als öffentliche Parks zugänglich. Heute, 2011, jedoch lukrativ von der Stadt verkauft, es entstehen dort Eigentumswohnungen. Wegen seiner jüdischen Abstammung wurde Oelsner 33 von den Nationalsozialisten aus dem Amt verdrängt und er musste in die Türkei fliehen. Zwei Tage vor der Wahl 33 besetzte die NSDAP das Rathaus durch SS-Führer Paul Moder, einer der Gründungsmitglieder der NSDAP in Altona. Man geht davon aus, dass diese Unternehmung mit dem Polizeipräsidenten abgestimmt war. Emil Brix wurde Bürgermeister. Durch die Eingemeindung Altonas in Großhamburg 1937 folgte eine Umstrukturierung der Hamburger Polizei. Schon 1934 wurde das SA-Feldjägerkorps in die Schutzpolizei-Hundertschaft in die Viktoria-Kaserne überführt. Es werden ca. 300 Hilfspolizisten eingesetzt. Die Hilfspolizeibeamte tragen im Dienst die Uniform ihrer Verbände, SS, SA, Stahlhelm. Sie sind kenntlich durch weiße Armbinden mit schwarzem Aufdruck Hilfspolizei. Polizeieinheiten wurden als Ordnungsmacht eingesetzt und dann im Laufe des Krieges verstärkt und für Vergeltungsaktionen gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt. Mit Vernichtungsaktionen gegen die jüdische Bevölkerung beteiligte sich die Polizei direkt an Massenmorden im Zweiten Weltkrieg und musste sich dafür nach Kriegsende nur zu einem geringen Teil verantworten. Festnahmeaktionen durch die Polizei 1940. Deportation von Juden, Roma und Sintis. Nach 1945 wurde durch die britischen Besatzer eine Wiederbewaffnung und Kasernierung von Polizeibereitschaften in der Kaserne durchgeführt. Ab 1950 wurden Polizeianwärtern durch Grob deren politische Einstellung hinterfragt. Militärische Übungen mit autoritärem Führungsstil waren wieder auf dem Kasernengelände angesagt. Polizeichef wurde Bruno Georges, SPD, Zitat 1945, der gesamte Polizeikörper war noch von versteckten und alten Nazi-Anhängern durchsetzt. Ein Anziehen der Nazi-Bewegung, nachdem sie sich vom ersten Schreck erholt hat, wieder beginnt aktiver zu werden. 1600 sogenannte entnazifizierte Polizeibeamte kehrten wieder in den Polizeidienst zurück. So wurde der Henker von Breda, Polizeimeister Dose, nach einigen Jahren als Kriegsverbrecher im Gefängnis, wurde er Ausbilder an der Polizeischule, unterrichtet Strafprozessrecht und praktischen Polizeidienst. Die Kaserne wurde nach 1945 als Polizeischule genutzt. Polizeirevier, Zolltechnisches Prüfungs- und Lehranstalt, Wohnlager der Sozialbehörde. Von der historischen Bebauung stehen nur noch Fahrzeugschuppen, Reithalle, Exerzierhaus, die heute als Sporthalle dient. Die Kaserne wird heute von Künstlern genutzt, die bezahlbare Atelierräume brauchen. Auf dem Außengelände der Viktoria-Kaserne gibt es derzeit eine Ausstellung des Vereins der Arkens mit Informationstafeln über das Polizeipräsidium von 1923 bis 37. Es folgt ein kurzer Auszug aus der Studie, die Hamburg in Auftrag gegeben hat im Jahr 2009 mit dem Titel Kreative Milieus und offene Räume in Hamburg. Zitat: Kreative Milieus zeichnen sich gegenüber formalisierten sozialen Netzwerken durch eine höhere Binnenkommunikation aus. Während Verbands- oder Branchennetzwerke mehrheitlich top-down initiiert werden können, gestaltet sich dies mit kreativen Milieus aufgrund ihrer Offenheit und Eigenwilligkeit als äußerst schwierig. Kreative Milieus haben aufgrund ihrer informellen und schwer fassbaren Struktur keine Autorität, kein Entscheidungsorgan oder Entscheidungszentrum und können demzufolge auch niemanden ausschließen.